Häuserding. Clubding mit Florian. Einen schönen Montagabend, hier ist das Clubding, die Sounds of the Underground für euch in the Mix. Heute im Clubding kommt mal wieder ein bisschen Heimatverbundenheit und Local Spirit ins Spiel. Zum einen haben wir einen Mix vom Kölner DJ und Produzenten Cotone mit im Gepäck. Der ist mittlerweile voll und ganz in der internationalen EDM-Szene angekommen. Und dann freut es mich ganz besonders, mal wieder einen lokalen Matador mit einer fetten neuen Release am Start zu haben. Der Saarbrücker DJ Flo von hat zusammen mit seinem DJ-Kollegen Gidi Gangbang aus Braunschweig eine 2-Track-EP released, die wir heute gemeinsam starten. Pudgy und Albert nach 3 Jahren viel persönlicher und beruflicher, also musikalischer Weiterentwicklung, ist er zurück, released den Song auf dem Label Ilian und Pausa haben wir direkt danach mit Caliente. unser Ding. Clubding. Jeden Montag ab 22 Uhr. Mira. Siento así.

Your House. Ihr habt gerade Musik von Roland Clark gehört. Hier ist das Clubding I Get Deep. Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 20-jährigen Bestehen von Get Physical Music wird das Label Roland Clarks eiskalten Klassiker I Get Deep in Form einer Original-A-Cappella-Nummer und zwei neuer Remixe auflegen. Richtig tolle Sache, oder? Birds of Mind haben wir jetzt für euch. No Time for Tears auf der 20. Get Physical. Notre Dame, Yumi, ist der letzte Track, der gespielt wird, wenn man seinen besten Freunden in die Augen schaut und an die Nacht denkt, die man gerade zusammen verbracht hat. Und Trick mit Don't Forget to Breathe, ein guter erster Taste auf das demnächst erscheinende Album Fauna und Flora. Gleich im Clubding. unser Ding. Club Ding. Die heißesten elektronischen Tracks. Ding. Unser Ding. Clubding. Jeden Montag ab 22 Uhr. Schönen Montagabend. Ihr hört das Clubding. Und jetzt hört ihr William S. und Sam Görling mit I'll Never Let You Go. Ist back mit dem Klassiker in seiner Rework. Freut euch auf geile Acid Grooves der alten Schule aus den 80ern. Schöne knackige Percussions, tolle Melodien, ansteckende Drums. Macht Riesenspaß, das Ding. Pauke Schaumburg, Immerse direkt danach. Zurück bei Katermucke mit einem massiven 3-Track-EP. Und Matchy und TARDIS, Katermucke zur neuen 2-Track-EP vom Berliner DJ Matchy, ein guter Melodic-House-Track mit Indie-Dance-Einflüssen, während dieser Track dann doch ein bisschen progressiveren Ansatz verfolgt. Ist spannend, gleich für euch.

Unser Ding. Club-Ding. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Unser Ding. Hey Boy, Hey Girl, habt ihr vorher gehört und das war Flo von und G-Gangbang Secrets. Fetter Track auf jeden Fall. Der Gute kommt aus Saarbrücken, hat sich mit dem Braunschweiger DJ-Kollegen Giddy Bang Bang zusammengetan für die Falling EP, die überzeugt mit schönen, harten Bässen, atmosphärischen Synthes, geile Percussions. Macht also wirklich Spaß. Jetzt für euch eine Stunde lang Cotone in the Mix. Tell me what you want. We can't. to see us dancing together. When I think about the way we flow, I don't mind to keep the secret forever. Wait, can we keep it on the low somehow? They won't like to see us dancing together. When I think about the way we flow, I don't mind to keep the secret forever. Yeah. Can we keep it on the low? Can we keep it on the low? Can we keep it on the low? Somehow, somehow, somehow, somehow, somehow, somehow. They won't like to see us dance. I see you losing to this one though. Together. When I think about the way we flow, I don't mind to keep the secret forever.

good feeling. Yeah.

I am, cause I got my jokes from Amsterdam. Hey. Face don't know where I am, cause I got my jokes from Amsterdam.